Anlässlich des 4. Jahrestages der Verleihung des Titels des Marschalls der TVJK an Genossen Kim Jong-un richtete das Korps der Militärattachés in der TVJK an ihn einen Blumenkorb und einen Glückwunschbrief. Am 15. Juli übergab der Verteidigungsmilitärattaché der Botschaft der Volksrepublik China Zhang Ping, Leiter des Korps, dem Armeegeneral Park Yong-sik, Minister für Volksstreitkräfte, den Blumenkorb und den Glückwunschbrief an Genossen Kim Jong-un.